Live. DJ Session mit Vintage Culture. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session. Ich habe diese Woche den brasilianischen DJ und Producer Vintage Culture mit einem exklusiven Mix zu Gast. Der hat im Dezember einen Track mit Frank Ocean Vocals rausgebracht und ist damit mega viral gegangen. Hört ihr gleich hier noch im Mix. Viel Spaß jetzt aber erstmal mit Vintage Culture. Drops down. Live. DJ Session. Mit Vintage Culture. Just let me know that I approve. Hier ist die 1 Live DJ Session mit einem Mix von Vintage Culture. Die nächste Nummer ist Back and Forth von Fede Legrand im Tony Romera 2025 Rework. Viel Spaß damit! Everybody go back to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go walk to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Back. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hand to go walk. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. Move back. Up for New York. I love my city. Ein 1 Live DJ Session mit Vintage Culture. Mind Dimension. Into your eyes, I see the future. Steady don't need pain. My veins rage in my brain, break your chain. I see my eyes fire in my chest, I'm gonna rest. Best believe I'm blessed with the skill to kill your dress. Von Vintage Culture hier in der 1 Live DJ Session und der ist aktuell auf Tour durch Brasilien. Wie das klingt, hört ihr jetzt noch hier in seinem Set. Viel Spaß weiterhin mit Vintage Culture. Thank you. try to feel what is surreal, what doesn't heal. All the love's running off. Running off. We'll be right back. double D. Big footprints on my bed. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Oh, this ain't working you like this. You can't take care of you like this. Now you're lost. Und ihr hört den Mix von Vintage Culture in der 1Live DJ Session. Das gerade war sein viraler Hit Lost gemeinsam mit Gaps, der ebenfalls aus Brasilien kommt. Mit dem Vocal Sample von Frank Ocean ist hier nochmal wirklich ein absolutes Brett. Viel Spaß wünsche ich euch weiterhin mit Vintage Culture hier in der 1Live DJ Session. I'm off in the club. I check my shit and I head inside and I see that girl that we all call Tina Turner, cause she looked like Tina Turner. And she said, "Hey love, Rocket Ride?" And I said, "Yeah, Rocket Ride." And so she reached out her hand and I put my hand underneath her hand and she dropped the ticket to the Rocket. Time. on my phone. Turn it up loud, the bass so strong. Listen it up, don't take me home. Live mit einem exklusiven Mix von Vintage Culture hier in der 1 Live DJ Session. Wem der Mix gefällt und Bock auf seinen Live-Sound hat, der kann ihn bald live in Mannheim auf der Time Warp erleben. Ich wünsche euch weiterhin erstmal viel Spaß mit seinem Mix hier in der 1 Live DJ Session. 1 Live. DJ Session mit Vintage Culture. You should come with me, just let it be. Wanna have a drink? Maybe you should come with me. Just let it be. Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit dem Mix von Vintage Culture. Jetzt aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht's natürlich wie immer weiter mit einem Mix von unserem Resident DJ. Diese Woche ist es alle Farben. DJ Session mit